B. Dies ist also Ihr Arbeitsplatz. Das hier ist Ihr Computer. Sie bekommen auch noch ein Telefon. Das soll morgen gelegt werden. Ich hoffe, dass das alles möglichst schnell klappt. Ich möchte Ihnen noch den Kollegen Hans Berger vorstellen. Er arbeitet direkt am...